Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Heute mit der Folge 2. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Wir wollten ja eigentlich schon vor einer Woche mit unserer Folge 2 starten, aber es hat dich ja leider dahin gerafft. Ja, ich war im Bett, es war nicht cool. Das Wochenende, wo wir aufzeichnen wollten, ging es mir ziemlich schlecht. Ich glaube, es geht gerade vielen so, weil das Wetter einfach total doof ist und es ist extrem kalt. Ich habe hier auch schon die Heizung an. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier wirklich richtig hoch die Heizung anmachen muss, damit sie auch einigermaßen warm ist. Weil sonst muss ich hier selten die Heizung anmachen, weil so Heizungsrohre drin sind, die irgendwie extrem oben, wenn die oben heizen, ich nicht mehr heizen muss. Also, okay. Ja, also man hört es ja überall. Also es ist im Moment so schlupfige Nasen und rauchige Stimmen, alles dabei. Ja, ja. Also das ist toi toi toi sitzen wir ja nicht hier sozusagen zusammen in einem Studio, dann können wir uns auch nicht anstecken. Das könnte man denken, das tun wir nicht. Also ich bin ganz woanders als Sascha. Es ist von daher. Aber wir sehen uns, wenn wir wieder die Sendung machen, Tonvision bei Tonkuhle, dann sind wir auch wieder in meinem Studio mal. Ja, genau. Das geht ja im Mai wieder los, am 1. Genau. Mai mit der großen, wieder fünfstündigen ESC-Sendung. Oder sechs sind es ja diesmal. Diesmal 6 Stunden, weil wir letztes Mal so wenig Zeit hatten. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, eine Stunde dran zu hängen. Ja, dann können wir, dieses Jahr sind es ja sogar 43 Länder, da können wir ja nachher nochmal drüber schnacken. Da ist eine ganze Menge dann dazu zu erzählen. Dennis sitzt ja in Merseburg. Genau. Und ich sitze hier in Pinneberg bei Hamburg und wir haben uns hier praktisch per Skype zusammengedreht. Letztes Mal habt ihr das vielleicht gehört, also es wird hier bei mir aufgenommen und ich nehme dann sozusagen die Spur von Dennis noch dazu. Das hört sich so ein bisschen telefonisch an. Jetzt hier in der zweiten Folge wollen wir es jetzt nochmal probieren, dass wir nochmal eine andere Tonspur von Dennis haben, sodass man dann den Eindruck hat, wir beide sitzen eigentlich uns gegenüber, nebeneinander oder wie auch immer. Und aber das verstehen könnt ihr uns ja trotzdem. Und und die Reaktionen aus dem Netz sind soweit auch ganz positiv gewesen. Also ich habe jedenfalls noch keinen Hasskommentar gehört. Wahrscheinlich haben wir dafür noch nicht die Relevanz dazu. Sind wir noch ein bisschen zu klein. Aber wir sind auf dem Wege. Und wenn euch der Podcast so gut gefällt, dann empfehlt ihn ruhig auch weiter. Und wir werden uns bemühen, alles Wissenswerte über den Eurovision Song Contest euch nahezubringen. Denn nicht jeder von euch ist ja vielleicht so, dass er durch alle Seiten surft und so weiter. Und wir wollen euch ein bisschen einen kleinen Überblick geben, praktisch auf dem Weg zu diesem Song Contest, der dann ja am 13. Mai im Finale dann in der Ukraine dann stattfindet. Wir haben sogar einen User auf Sofa-Reporter gehabt, der sogar ein Feedback gegeben hat zu unserer Sendung. Okay. Ist auch ganz positiv. Und da sind so ein paar Anregungen für uns. Und vielleicht können wir das ja gleich mal so ein bisschen mit aufnehmen. Also es ist ein Markus. Hat er nicht näher beschrieben, wie er heißt. Hallo Markus. Hallo ihr beiden. Endlich bin ich dazu gekommen, euren Podcast zu hören. Ein nettes Gespräch über die aktuellen Themen und auch ein netter Rückblick auf die vergangene ESC-Saison. Weiter so hat mir gut gefallen. Freuen wir uns schon mal, dass das so ist. Wir bemühen uns, dass auch so bleibt. Ich verfolge einiges rund um den ESC im Netz. Mir ist schon klar, dass es vor allem um die Musik und die teilnehmenden Länder geht, wie auch in eurem Podcast. Aber ich denke, die Show selbst und die Arbeit des Host-Broadcasters sind auch einige Gedanken wert. Es würde mich freuen, wenn ihr vielleicht dieses Thema auch einmal aufgreifen würdet. Spontan würde mir hierzu einfallen, wie schwer wird man es in der Ukraine haben, mit dem mitzuhalten, was die Schweden in diesem Jahr vorgelegt haben. Meiner Meinung nach haben Petra und Måns hervorragende Arbeit geleistet, natürlich auch wegen dem guten Skript von Edvard Afsilen. Und warum man es bei den vielen Proben nicht geschafft hat, den Salto von Donny Montell im Grand Final korrekt mit der Kamera einzufangen. Im Halbfinale war er jedenfalls ganz gut zu sehen. Also das war der Teilnehmer von Litauen, der auch schon zweimal dabei war. Platz 14 in Baku 2012 und dann jetzt in Stockholm ist er auf Platz 9 gekommen. Genau. Und und die automatische Kameraführung hat den Auftritt von Justin Timberlake nicht gut getan. Er stand öfter mit dem Rücken zur Kamera und wurde nur halb eingefangen. Dies sind nur einige Gedanken. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe vom Green Room. Also das war schon mal eine ganze Menge. Okay. Wie siehst du das? Ist das mehr Musik oder ist das mehr Fernsehsendung, was da geboten wird? Es ist beides. Es ist die älteste Musiksendung in Europa, ne? Ja. Und die älteste Musiksendung, die so im Fernsehen überhaupt läuft. Obwohl die Anfangsjahre teilweise nur im Radio übertragen worden sind. Also aus mediengestalterischer Sicht, ich bin der Mediengestalter Bild und Ton, würde ich sagen, mir ist das gar nicht aufgefallen. Mir ist das persönlich gar nicht aufgefallen. Ich kenne die technischen Hintergründe. Mir ist das gar nicht so sehr aufgefallen, dass Justin Timberlake dort nur von der Seite so nicht richtig zu sehen war irgendwie. Also von daher, ich glaube, da muss man wirklich extrem drauf achten, wenn man diese Fehlerchen in Anführungsstrichen sieht. Das ist auch natürlich der Regisseur immer so ein, hat natürlich die Federführung dabei und da muss man immer gucken, wie macht er das? Ich hab mal davon ein Video gesehen, wie die Regie vom ESC dort gemacht wird und der schreit da richtig rum. Also der schreit da richtig rum in der Regiekabine da. Und das ist echt heftig. Die Kamera, jetzt die und die. Ach ja, genau, das Video habe ich auch gesehen. Stimmt, richtig, das genau. Das ist richtig heftig. Also es ist richtig heftig. Naja gut, die Macher stehen natürlich auch unter einem enormen Druck. Also ich sag mal, es schaut ja wirklich die ganze Welt irgendwie mehr oder weniger zu. Mhm. Und das ist natürlich anders, als wenn du, weiß ich nicht, das Hamburg-Journal die Regie machst oder kein. Ich will den Kollegen vom Hamburg-Journal nicht zu nahe treten, aber da ist dann schon, glaube ich, auch ein bisschen mehr Wumms und so weiter irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich, weil das automatisiert ist und Herr Timberlake dann vielleicht auf der Bühne dann doch auch eher mehr der spontanere Künstler ist. Genau, er hat wohl nicht dann, so gestanden wie geplant. Ja, das dann, ist, halt einfach dann so. Ist das wahrscheinlich irgendwie auch, er hat sich dann auch von den Massen, die ihm ja auch ziemlich euphorisch zugejubelt haben, hat er sich dann wahrscheinlich mittragen lassen. Und ja, und der Ami lässt sich vielleicht dann auch von den Europäern nicht so viel vorschreiben. Nee, vermutlich nicht. Aber ist auch okay. Ich glaube, was kann man ihm schlecht jetzt vorwerfen? Und von daher finde ich jetzt diese kleinen Fehlerchen absehbar. Was ich aber noch ein bisschen schade finde, es gab die Ankündigung von dem Komponisten von Love, Love, Peace, Peace. Die Ankündigung, dass dieser Titel als Single veröffentlicht werden soll, aber bisher ist es nicht passiert. Das wäre eine coole Sache gewesen, weil ich habe das gerne gehört, aber leider gibt es das nicht als Single, bisher noch nicht, obwohl es angekündigt war. Nee, aber man kann es irgendwie bei YouTube kann man es nochmal nachgucken. Ja, man kann es bei YouTube, ne? Aber als Studioversion wäre es extrem lustig. Aber es ist natürlich auch so ein Song, der lebt dann auch von dieser von der Performance auch selber, ne? Ich weiß, dass sich viele Fans aber das gewünscht haben, dass dieser Song als Single veröffentlicht wird, irgendwie, vielleicht sogar als längere Version oder so. Also. Aber da hat es wahrscheinlich dann irgendwelche Schwierigkeiten oder Urheberrechtsschwierigkeiten. Nee, ich glaube eher, dass das irgendwie ein Koordinierungsproblem ist, weil ich weiß, dass der Komponist, es gab einen Tweet dazu, der extra auch geschrieben hat, ja, Leute, beruhigt euch, der Song wird veröffentlicht. Okay. Also von daher. Wenn wir sehen, vielleicht. Na, vielleicht kommt er noch zu Weihnachten oder so. Wahrscheinlich. Müsste man eigentlich mal anfragen, ne? Ob es den Song irgendwie mal wirklich als Single gibt. Ich würd sie kaufen, weil ich finde den Song irgendwie lustig. Es ist auch irgendwie total bekloppt ist. Ja, und dann hat Markus ja nochmal das Thema angesprochen, wird die Ukraine das schaffen, an die Schweden irgendwie halt heranzukommen? So mit der Show und so weiter. Da gab es ja jetzt schon, also. Ja, es gab ja beim Daily Telegraph gab es einen Artikel darüber, dass es wohl hinter den Kulissen so stark kracht, dass man ja irgendwie vermutet, der ESC wird wahrscheinlich gar nicht in der Ukraine stattfinden, weil sie es irgendwie nicht schaffen. Auf jeden Fall wird das eine Herausforderung wahrscheinlich sein für die Ukrainer, da so eine ähnliche Show auf die Bühne zu, nicht nur wahrscheinlich wegen der Schweden, sondern auch die vorhergegangenen Shows haben ja auch einiges vorgelegt. Und da wird es natürlich auch ein bisschen schwierig werden, da an diesen Stand irgendwie halt auch ranzukommen. Was meinst du? Wie sieht das für dich aus bei mit der Ukraine? Und das Problem ist doch, die haben irgendwie 46 Millionen oder so. Ich glaube, 46 Millionen waren das, glaube ich, die fürs Programm zur Verfügung stehen. Und ich glaube, da müsst ein Drittel davon oder fast zwei Drittel davon abgeben für die Sendung, für die ESC-Sendung. Und das ist halt viel Geld. Und eigentlich sollte das Geld dafür gedacht sein, den Sender dort in der Ukraine nach dem ARD-Vorbild umzubauen. Deswegen ist es halt natürlich auch gerechtfertigt, dass der Intendant dann sagt, nee, ich will nicht mehr, mir ist alles zu heikel, zu sagen, ich höre dann lieber auf und das soll jemand anders machen. Ja. Weil ich weiß, dass es zum Beispiel, ich weiß nicht, Irving hatte das doch in seinem Podcast, in seiner Live-Geschichte, da in einem Livestream mal erzählt, dass die Iren irgendwie dann beim dritten Mal irgendwie dann nur noch Wiederholungen zeigen konnten, weil sie wohl kein Geld mehr im Haushalt hatten. Ja, die Iren sind ja in den 90er Jahren sehr auf der Felge gefahren, nachdem sie dann das zweite, dritte Mal dann irgendwie auch schon den ESC austragen. Also da ist halt dieser Generaldirektor dieses ukrainischen Fernsehens zurück, Zurab Alassania heißt er. Genau. Und der sollte halt, der Staat hat 42,8 Millionen der NTU, ja, sowas, also diesem Fernsehsender praktisch zur Verfügung gestellt und 16 Millionen sollte er davon irgendwie halt abzweigen. Ja, und der gute Mann hat die Aufgabe, also neben dem ESC halt einen zukunftsfähigen Sender auf die Beine zu stellen. Also da muss auch viel umgebaut werden und so. Und er hat sich gesagt, Leute, damit kann ich hier keinen Fernsehsender umbauen, wenn ich irgendwie hier andere Projekte, die dann im Jahr auch noch stattfinden, die können wir dann ja irgendwie halt auch nicht dann mehr realisieren. Und da hat er die Notbremse gezogen. Und diese Handlung hat natürlich dann die Welt dazu auch ermuntert zu schreiben, na, ob das überhaupt klappt. Also ich glaube, die Ziellinie wird sein Ende des Jahres, weil dann natürlich auch irgendwann der Ticketverkauf losgeht. Und ich sag mal, wenn es dann bestimmte Dinge noch nicht geregelt sind, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dann auch die EBU dann die Handbremse zieht. Aber ich möchte mal behaupten, es wird da wahrscheinlich nichts dran sein. Und man wird es wahrscheinlich auch in der Ukraine auch stattfinden lassen, weil ich glaube, das lassen sie sich A nicht nehmen. Weil ich denke, andererseits wird auch die EBU dadurch ihr Gesicht verlieren, weil die haben ja nun auch den Zuschlag oder ihren Segen mitgegeben, dass es in einer dieser drei Städte, also letztlich dann Kiew, dann irgendwie halt sein wird. Und man weiß ja auch manchmal nicht, stecken da nicht so Kräfte wie Russland oder so dahinter, die eben halt auch lancieren, das können die gar nicht. Und die Frage ist, gab es das in der Geschichte schon mal? Ich glaube, es gab Länder, wo es dann hieß, nee, wir wollen nicht. Das weiß ja, ich. Ja, das ist auch, glaube ich, irgendwann in den mal, aber in den auch dann in den 70ern, auch glaube ich in den 60ern, wo dann auch der Contest in Frankfurt irgendwie war, ne? Ich glaube, weil irgendwie Siegerland irgendwie nicht wollte, deswegen hat er dann in Deutschland auch stattgefunden. Naja, das letzte Mal war es in den 70er Jahren, dann war es Monaco und die haben natürlich einfach keine Halle, wo es dann irgendwie stattfindet. Ja, genau. Da war es dann irgendwie, ich glaube, das Jahr drauf in den Niederlanden. Und bisher war es aber immer so, dass so ein Land natürlich, ich sag mal, wenn so Länder Songs zu diesem Wettbewerb schicken, dann ist es natürlich auch so, dann wollen die auch gewinnen und dann stecken die auch alles rein. Und und wenn sie dann gewonnen haben, dann wäre es ja eigentlich dumm, wenn sie dann sagen würden, nee, jetzt wollen wir das gar nicht. Ich glaube, dass da eigentlich nichts dran ist. Ich glaube, das es wird kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, es wird so ein Song-Contest, das wird dann der anreisende Fan irgendwie merken, wo es so ein bisschen knatscht und wo es organisatorisch nicht so ganz funktioniert, wie man das aus Stockholm, Kopenhagen oder Wien oder Düsseldorf irgendwie halt kennt. Aber letztendlich wird man dann sagen, ja doch, Halle ist Halle. Und ich glaube, dieses technische Personal drumherum, die reisen sowieso von einem ESC zum anderen und es wird nicht rein von der Ukraine. Das ist wahrscheinlich immer fast dieselben Leute, oder? Also die das jetzt. Ja. Obwohl, nee. Also ich weiß, dass nach Deutschland auch in Aserbaidschan Brainpool dort den Contest dann gemacht hat. Ne? Also die haben es extra eingekauft. Ja. Und danach war dann auch mit Brainpool vorbei. Ja, aber es war zum Beispiel, also es war ja in, das konnte der ESC-Fan irgendwie ganz, ganz gut verfolgen. Da gibt's ja in Malmö, in Kopenhagen und jetzt auch in Stockholm konnte man immer diesen Henrik von Zweigberg sehen, der Head of Stage war, etwas älterer mit langen blonden Haaren. Ich glaube, der organisiert auch dies ganze Staging von Melodienfestivalen. Ja. Und da sieht man dann schon, aha, guck, er ist auch wieder dabei und also es wird auch hinter der Kamera und in der Regie und so weiter, da wird der eine oder andere wird dann auch von ESC zu ESC laufen und insofern, da wird schon auch von der Expertise aus verschiedenen Gewerken her werden da auch, das wird nicht eine komplette ukrainische Crew irgendwie sein, die das dann verantwortet, sondern das wird ja auch von der EBU letztendlich auch mit unterstützt, nicht nur finanziell, sondern auch personell. Und ich denke mal, man wird alles dran setzen, dass das irgendwie stattfindet und auf Biegen und Brechen. Ich glaube, also moderiert und dann also ich habe, als ich diesen Artikel gelesen habe vom Daily Telegraph, dann habe ich so gedacht, ja, okay, da wird dann noch mal diese Meldung dieses Rücktritts von dem Fernsehchef wird noch mal aufgewärmt und da wird spekuliert, aber es las sich nicht so, als wenn einer irgendwie interne Informationen darüber hätte, oh, ich weiß was und wahrscheinlich nächste Woche heißt es, die treten zurück. Also, es kann natürlich sein, wenn jemand 14 Tage nach Erscheinen unseres Podcasts jetzt das hört und es ist dann doch irgendwie passiert. Dann anderes passiert, ja. Aber ich glaube, nicht, dass es nicht in der Ukraine stattfindet. Ich denke mal, das wird schon alles, letztendlich wird das auch klappen. Ja, ich denke mal auch. Ja. Hat ja bisher auch mal geklappt, wo man gedacht hat, das ginge nicht. Ich glaube, es gab ein paar Länder, wo man auch in Aserbaidschan dachte, oh Gott, wie können die das nur machen? Schafft es überhaupt der Fernsehsender überhaupt? Aber man hat sich ja Gott sei Dank eingekauft, von daher. Also sie haben es ja schon mal gemacht. Und was ich auch gehört hatte bei einigen Fans, die 2008 in Serbien waren, das soll auch ein ganz toller ESC gewesen sein. Das war wohl auch organisatorisch, war das sehr gut, was man dann ja auch nicht vermutet, so ja. In solchen Ländern. Aber ich glaube auch, dass das wird, glaube ich, groß. Ich glaube das schon. Ja, ich denke mal auch. Ja. Kann nur besser werden. Genau. Die Frage ist natürlich, ob sie diesen Witz wieder hinbekommen, aber das muss auch nicht so witzig sein, wie es Mons und Petra. Ja, ich glaube, so inhaltlich drückt ja jeder so dem ESC auch seinen Stempel auf. Und ich glaube, dass die lassen sich ja auch alle seltenst miteinander irgendwie halt verbinden. Mir ist es manchmal ein bisschen too much, was die Schweden machen, so dieses ja, so Musik ist Trumpfballett, was sie dann manchmal so, es gab ja mal diese MDR-Fernsehballett-mäßig. Genau, und auch selbst damals in Malmö, wo dann Petra Merde da diese Eigenarten der Schweden so musikalisch da, das war so ein bisschen so wie früher Musik ist Trumpf, Peter Frankenfeld, so, da denke ich so, ja, das ist aber dann auch eine ganz bestimmte Note. Schlagers oder sowas. Ja, genau. MDR-Fernsehballett auftritt. Sie machen ja auch immer so ein bisschen diesen Augen zwinkernden, auch bei Melodienfestivalen kriegen sie es ja auch ganz gut hin. Also das gefällt mir auch immer so ein bisschen bei den finnischen Vorentscheiden. Die sind ja auch immer sehr lustig eigentlich gemacht. Und das war ja, als Christa Siegfrieds da nur mit, ich glaube, 4 oder 14 Punkten irgendwie ganz, ganz dringend, da haben sie dann nächstes Jahr dann drauf, haben sie dann so mit dem zerrissenen Kleid und ja, hau bloß ab und so weiter. Und haben das dann sehr, sehr lustig irgendwie dann auch so verbrämt. Also ja, die Skandinavier neigen schon eher dazu, mehr über sich zu lachen, als wir Deutschen das hier immer. Ja. So, wenn wir dann wieder, oh nee, und wir sind schon wieder Letzte. Obwohl es unsere liebe, wie heißt sie denn jetzt? Unsere liebe... Na, ich weiß nicht. Unsere liebe ESC-Moderatorin, Anke Engelke, so heißt sie. Ach so. Anke Engelke hat ja auch den Vorentscheid bei uns gemacht, den ich von der Art und Weise, wie sie ihn gemacht hat, von den Witz sehr nah daran kam, wie es beim Melodiefestivalen ist, fand ich. Und schade, dass sie das nicht mehr macht. Nichts gegen Barbara Schöneberger, aber ich mag Anke Engelke, was das angeht, ein bisschen mehr. Ja, weil also, weil sie so eine andere Art, so eine Sprühsahne. Sprühausstrahlung hat, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Naja, Anke Engelke hat ja so ein bisschen so dieses so, ich bin Fan ja auch dann so zelebriert, ja, bei der Moderation. Das war ja auch sehr sympathisch. Also, wo sie dann auch das Jahr davor, wo sie dann den großen ESC mitmoderiert hat, wo sie dann sagte, oh, ich kann dies Jahr gar keine Listen machen, weil ich ja den ESC jetzt selber moderiere und so weiter. Und das, also sie macht das ja auch sehr gut, sehr professionell. Und ja, klar, kann man sich immer wieder wünschen, dass sie das machen würde. Aber sie hat ja damals dann bei dem Vorentscheid auch gesagt, ich mache es jetzt einmal und dann ist auch gut, weil im Internet wollten sie halt auch ganz viele Leute als Moderatorin haben. Ja, ja. Und dann ist sie halt gefragt worden und dann hat sie gesagt, okay, okay, einmal mache ich es jetzt, weil sie wahrscheinlich auch nicht jahrelang die ESC-Tante werden wollte. Nee, genau, das, sehe ich auch nach, aber ich fette. Sie hat extrem gut dazu gepasst. Also ja, sie hätte wahrscheinlich wenn der Vorentscheid da jetzt nochmal verändert worden wäre, hätte sie den sehr gut präsentiert. Ich glaube, weil sie einfach auch dahinter steht, was sie dort macht, wenn sie was macht. Mhm. Weil sie ist ja nicht die typische Moderatorin. Also sie ist ja eigentlich eine Comedy-Dame. Von daher ist das gar nicht ihr Metier. Aber man merkt das auch immer, wenn sie macht irgendwie bei Dreisat, macht sie ja regelmäßig so eine Preisverleihung, die sie auf Englisch und Deutsch irgendwie präsentiert. Ich weiß nicht, wie der Preis heißt, keine Ahnung. Aber die Berlinale moderiert sie ja dann auch in Berlin, genau. Das ist jetzt, glaube ich, wieder im Februar, ne? Ist das wieder. Mhm, genau. Die macht sie regelmäßig, glaube ich, ne? Und das macht sie sehr, sehr lustig. Es ist extrem lustig, super anzusehen. Es wird auch mal im Internet dann irgendwie empfohlen, guckt euch das an, weil sie als Moderatorin das extrem gut macht. Und ja, also von daher wäre es schön, wenn man sie mal wieder sehen würde in der Sendung. Aber gut, Barbara macht das auch okay. Nicht, dass ich jetzt irgendein Bashing kriege, dass ich jetzt Barbara Schöneberger so auf den Kopf haue. Das tue ich nicht. Aber ich mag Anke einfach mehr. Nein, ich glaube, in der jetzigen Situation sollten wir zum Beispiel nächstes Jahr in Deutschland, sollte Deutschland den ESC gewinnen, dann wird es mit Sicherheit so sein, dass Barbara Schöneberger den großen ESC dann auch das Jahr drauf dann moderieren wird. Also im Moment stehen ja die Zeichen so danach. Aber die Zeichen stehen halt leider nicht auf einen Sieg von Deutschland. Insofern. Wir müssen mal sehen, wer denn da jetzt im Februar gewählt wird und wer jetzt im Vorfeld von der Jury, von der Brainpool bzw. RAP-TV-Jury dort gewählt wird. Das weiß ja niemand. Also ich hoffe, ich hatte ja meine Anfrage bei Eurovision.de auf der Facebook-Seite gestellt, ob diese Auslosungen, die dann passieren, irgendwie im Internet übertragen werden. Und dann meinte man, ja, man will sich das überlegen. Man nimmt das mit in die Redaktion. Also ich fände das sinnvoll, wenn unser Song halt teilweise auch im Internet irgendwie stattfindet, dass man halt auch nachvollziehen kann, wer denn da überhaupt reinkommt. Weil wenn jetzt irgendwie, wie viele Kandidaten sollen es sein? Sechs? Oder fünf. Einfach präsentiert werden, einfach von die Nase bekommst, finde ich das auch schwierig. Also ich möchte halt schon wissen, wie derjenige da hingekommen ist. Naja, nur so ein paar Einspielen ist halt schwierig. Also das finde ich ganz schwierig. Na, zumindest ist es halt so, dass man jetzt sich erstmal fragt, wie wollen sie es schaffen, so auf einen Schlag in diesen 3 Stunden, 3,5, wie auch immer, die 5 Kandidaten so bekannt zu machen, dass man sagt, ich fieber mit dem mit und wird es so. Da ist dann schon, ich sag mal so, jetzt vergleichbar mit Voice of Germany, mit so einer, wo das jede Woche zwei Shows sind und dann geht das irgendwie 1,5 Monate. Und man kann dann ja mehr so sozusagen, der Künstler kann sich ja auch so in seiner Bekanntheit besser aufbauen. Das kann natürlich an einem Abend dann sehr schwer passieren. Also das ist halt irgendwie, ich glaube, jetzt dieses Wochenende, wo wir jetzt aufzeichnen, ist, glaube ich, in Köln dieses Live-Casting sozusagen. Da kann in Hamburg war es ja auch schon, ne? In Hamburg ist es, glaube ich, nächste Woche, irgendwie in den NDR-Studios. Und da kann dann jeder, der jetzt nicht selber sein YouTube-Video hochladen will, der kann dann da wohl irgendwie sich bewerben. Ich glaube, da kann sich auch, glaube ich, die Einsendeschlüsse, die waren jetzt auch, glaube ich, schon. War jetzt auch auf eurovision.de nochmal angeteasert und und dann geht's jetzt wohl dann auch nach diesen beiden Terminen dann wohl wahrscheinlich auch intern dann auch langsam los, dass man sich da, vielleicht hat man ja auch jetzt schon Vorauswahlen gemacht und hat da schon geguckt, ach ja, der ist vielleicht ganz gut, den kann man lieber vergessen, also das ist sicherlich auch eine Arbeit, die man nicht so unbedingt, mit denen man nicht irgendwie teilen möchte, weil. Ja, aber man möchte es schon teilen, wenn es diese Convention, die dann stattfindet, wo dann irgendwie, ich glaube, 50 Leute oder sowas eingeladen werden, würde ich schon gern wissen, wer jetzt diese 50 Leute sind und wer davon dann in die Shows kommt. Ja, also sowas. In die Show. Sowas gibt's ja bei den Schweizern, ne? Da ist dann irgendwie der ganze Tag ist dann sozusagen, da kann man so ein bisschen gucken. Es ist ein bisschen zäh, weil, also im letzten Jahr war das dann so, das ging dann auch den ganzen Tag. Und dann wurde jede Stunde höchstens dann ein Lied dann sozusagen aufgeführt und dann war erstmal wieder lange Pause und dann, also. Ja, das ist halt das, doof, aber es wäre halt schön zu wissen, irgendwie in einer kleinen Sendung irgendwie zu wissen oder online irgendwie, wer denn daran teilnimmt oder wer dann jetzt dabei ist, weil wenn man es nur so irgendwie vor die Nase bekommt, wie ich ja schon gesagt habe, in der Sendung allein dann in der Finalsendung ist halt, finde ich halt schwierig. Ja, aber da vielleicht hilft es ja. dass man dann sonst auch aus diesen Dingen jetzt lernt und vielleicht im nächsten Jahr doch mal auf den Trichter kommt, vielleicht ist doch in 2, 3 Shows irgendwie halt auszuweiten. Vielleicht liegt es auch einfach am Geld, dass man sagt, nein, wir haben kein Geld für 3 Shows. Kann natürlich auch sein. Ich glaube aber so, es ist schon wichtig, eine Identifikation mit dem Teilnehmer auch aufzubauen, mit den Zuschauern. Und ich glaube, das kann, aber man weiß ja nicht, vielleicht kriegen sie eine Dramaturgie hin, dass man die 3-stündige Show so spannend findet, dass man am Ende dann doch irgendwie, ich schätze mal, jeder wird wahrscheinlich so 2 Lieder irgendwie singen. Ja, und hat man einen Vergleich, was die können und wie es dann laufen könnte und so weiter. Und dann werden wir mal sehen. Also das wäre jedenfalls mal wieder ganz schön, auf die linke Seite der Tabelle zu kommen. Ja, das ist schön, ja schon mal in die Top 10 zumindest mal zu kommen, mal wieder. Ja. Aber also eine Castingshow heißt nicht unbedingt, dass man in die Top 10 kommt. Ich glaube, da hat sich die ARD bzw. der NDR so ein bisschen verrannt. Wir werden ja sehen, welche Platzierung er oder sie dann macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass es total nach hinten losgeht und dann sitzt man wieder da. Naja, was macht man mit diesem Format? Sitzt man dann so wieder. Die Argumentation ist ja schon eher, dass die Casting-Formate schon immer, dass die erfolgreicher waren als diese normalen Vorentscheide. Ne? Und daraufhin zieht man die Schlüsse, dass das könnte wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg sein. Und ich glaube, dass es sowieso immer schwierig ist, da die großen Stars an den ESC zu binden, jedenfalls hier in Deutschland. Außer mit einer Direktnominierung. Ich glaube, es geht dann nur mit einer Direktnominierung, wie es die Niederländer jetzt machen, lange Jahre jetzt machen. Da kriegt man dann halt auch mal schon ein bisschen bekanntere Leute dran. Ja. Und da haben wir ja auch jemanden jetzt in den Niederlanden, der bekannt ist, ne, vorher. Mhm. Die waren ja, glaube ich, beim Eurovision Song Contest, glaube ich. Da kommen wir auch noch später dazu. Ja. Ogin, ja, genau. Ogin, die Blutgruppe 0. Ja. Die haben, glaube ich, alle die Blutgruppe 0, deswegen nennen sie das so. Nee, das ist wohl irgendwie, das sind ja 2 Zwillinge und eine dritte Schwester. Und die Mutter hat wohl irgendwie die Blutgruppe 0. Es soll dann wohl irgendwie so ein Link an die Mutter irgendwie halt sein. Und sie haben ja so ein American-Style eigentlich so in ihrer Musik. Genau. Haben erstmal, glaube ich, ganz gute Stimmen. Also ich gucke ja immer, wenn ich so Videoclips von den Künstlern irgendwie so sehe, dann gucke ich ja immer noch mal bei YouTube, wo haben die mal live gesungen. Und die haben da so in den Niederlanden, glaube ich, so einen niederländischen Ableger von Sing Meinen Song. Die kommt aus den Niederlanden und dann sind sie da irgendwie halt dann auch aufgetreten. Haben dann ja live gesungen und kann man irgendwie ganz gut hören. Man weiß natürlich jetzt nicht, womit sie jetzt antreten. Das muss vielleicht auch ein bisschen was sein, was auch hängen bleibt. Also im Moment ist es so, das sind so Songs, die man gut im Radio hören kann, aber nicht etwas, wo ich dann sagen würde, da kann ich mich in 10 Minuten noch wieder dran erinnern. Genau. Und da müsste ein bisschen was kommen. Wir werden sehen, was sie auswählen. Aber singen können sie definitiv. Also du hast ja schon angesprochen, die haben halt in Irlanden diese Sing Mein Song, das Tauschkonzert-Variante. Die Sendung kommt ja ursprünglich aus den Niederlanden heraus, wurde dann weiterverkauft, auch noch in die skandinavischen Länder, Schweden, Norwegen und so weiter. Das ist ja auch ziemlich beliebt, dieses Format, was es ja Gott sei Dank jetzt auch in Deutschland gibt seit ein paar Jahren. Die können singen. Die hatten, glaube ich, da war Jan Smit dabei, der Kommentator von ESC und ja auch der bekannte Schlagerstar, der bei Club 3, glaube ich, mit Florian Silbereisen und diesen belgischen Schlagersänger, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie der Name ist, aber ja auch egal. Jan Smith hat ja auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sie jetzt dort mit dabei sind. Weil es war ja auch schon lange, ich glaube, er hatte mal im Interview erzählt, er hätte sie gerne gehabt. Mhm. Oder er würde sie gerne dabei haben und dann hat sich Trost dazu entschieden, wir nehmen sie. Mhm. Und ich glaube, es ist keine schlechte Entscheidung. Sie klingen gut. Die Frage ist natürlich, was nehmen sie denn was kriegen sie für einen Song? Das ist immer natürlich so eine Geschichte, aber ich glaube, dass sie sich damit überhaupt nicht blamieren werden, weil sie wirklich singen können. Ich glaube, sogar besser singen können als die No Angels. Das auf jeden definitiv. Fall. Definitiv. Ja, weil mir ist sehr aufgefallen, dass dieses Lied Magic, was sie gecovert haben, sehr oft hier im deutschen Radio gespielt worden ist. Also wenn ich jetzt irgendwie in ein Kaufhaus gehe, in einem bekannten Kaufhaus gehe, wo dann auch irgendwie dieses Kaufhausradio läuft und dann lief auf einmal dieser Song. Ich so, was ist jetzt? Was geht jetzt los? Mhm. Also es scheint wohl auch im Radiobereich dieser Song auch schon europaweit schon, oder die Band europaweit schon so ein bisschen bekannter zu sein, als man es eigentlich denkt. Also die Bekanntheit wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Fokus schon auch auf die drei Mädels irgendwie dann auch gezogen wird. Genau. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und in den letzten Jahren haben es die Niederländer ja auch nicht verkehrt gemacht. Also nee. Tränche Osterhus war da jetzt so ein bisschen wie so ein Ausreißer, aber die hat auch keinen schlechten Song gemacht. Also das war dann einfach so, das ist geschmacklich da nicht angekommen. Mhm. Aber ich glaube, das war so eine Geschichte, da muss sich auch die Niederlande nicht für schämen, was vor ein paar Jahren eher so war, wo man so dachte, die kriegen es jetzt irgendwie so, ne? Auch nicht mehr so auf die Kette irgendwie. Schalala, und auch 2011 diese 3Gs irgendwie, das war Gott, dann auch so eine Geschichte. Ja, gut, also wie auch immer. Aber wir warten mal ab und da ist natürlich dann ganz spannend irgendwie. Vielleicht ist es auch taktisch gar nicht so gut, wenn die Niederländer jetzt schon so früh mit ihrem Song rauskommen, weil dann können sich natürlich die anderen Länder noch ein bisschen positionieren. Bisher waren die Niederländer, da waren die immer eigentlich so im Dezember oder so waren sie dann dran. Und ich denke mal, also ich glaube, irgendwann Anfang, Mitte März müssen sie ja alle ihre Songs eingereicht haben. Mhm. Und ich glaube, bis dahin reicht es natürlich auch allemal. Man ist natürlich sehr gespannt darauf, was da so passiert. Aber jedenfalls, da kann man sich schon mal irgendwie auf was freuen. Da ist dann noch dieser Hovig, der war dann jetzt für Zypern nominiert. Hab jetzt so ein paar Sachen auch so reingehört. Ja, wo ich dann aber wieder sagte, eher Zypern, ne? Das ist so, ja. Und Thomas Gieson soll wieder den Song schreiben, ja. Wie es immer so ist. Genau. Ob das eine gute Idee ist, ich glaube, der macht sich gerade so ein bisschen, der gute Metal-Gitarrist, der eigentlich ist, so ein bisschen unbeliebt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass seine Songs nicht mehr so wirklich, also mich nerven sie schon. Man hört auch raus, dass es teilweise von ihm ist. Also weil es halt viele Parallelen gibt. Ich habe das auch bei diesen in den 2000ern war es so, dass das 2001, 2002, 2003 sehr oft von der schwedischen Seite aus Songs geschickt hat. Irgendwie Fame 2001 mit diesem Take Give Me Your Love zum Beispiel, was ja als so ein Dunceband Verschnitt ist. Dann 2003 nochmal mit Fame, nicht mit Fame, mit doch, mit Fame, mit, wie heißt das Lied? Fame, ist auch egal. Listen to Your Heartbeat, glaube ich. Mhm. Listen to Your Heartbeat, genau. Das war halt auch, nee, Listen to Your Heartbeat war du merkst schon, wie man da durcheinander kommt. Listen to Your Heartbeat war Friends, genau, 2001, Friends 2000 und Fame war, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ist auch wurscht. Aber da hört man extrem raus, dass die Titel immer extrem gleich klingen. Also es ist schon eine Sache, auch was hier, der hat ja auch mal für Georgien Waterfall gemacht. Ja. Da hat man es auch gehört. Da musste ich gleich, das ist ein Titel von Thomas Gieson. Ja, nur ich finde natürlich, das kann man ihm natürlich selber nicht ankreiden. Es ist natürlich, das sind die Länder, die dann so oft nur mal sicher gehen und sagen, und Schweden, die können es halt. Und dann hört sich halt irgendwie der halbe ESC irgendwie nach so einem Schweden-Wettbewerb irgendwie halt an. Und das ist natürlich, ein großes Problem derzeit, finde ich. Also insofern, da schimpft man auch immer über Ralf Siegel, aber es ist ja, solange solche Leute engagiert werden, dann ist es natürlich auch nicht Schuld der Komponisten, sondern dann ist es, dann, also klar, natürlich holt man sich international dann vielleicht auch Hilfe und das ist aber, es muss ja nun auch nicht immer Schweden sein. Also das ist halt so. Nee, es muss definitiv nicht immer Schweden sein. Aber da sind wir dann auch mal gespannt. Sonst ist ja irgendwie bestätigt worden, dass jetzt 43 Länder irgendwie halt dabei sind. Auch Australien ist wieder dabei. Man hat auch irgendwie die Regeln geändert, oder? Nee, also soweit wie ich das jetzt gelesen habe, haben sie die wohl nicht geändert, sondern man hat sich jetzt wohl bei Australien wieder auf dieses Einladungsding irgendwie halt beschränkt. Hat man doch jetzt in die Regeln reingeschrieben, dass man vermehrt auch assoziierte Länder einladen kann, wie ich das gelesen habe. Also das heißt, man hat jetzt mehr die Möglichkeit, oder jetzt auch offiziell die Möglichkeit, Länder, assoziierte EBU-Länder in den ESC oder zu den ESC einzuladen. Ja, also, aber ich glaube, das war jetzt so ein bisschen, das war, glaube ich, so ein bisschen die Handbremse, weil es wurde die ganze Zeit darüber diskutiert, ja, und die alle mit aufzunehmen. Ich hatte mir das auch noch irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, da können jetzt, es könnten eigentlich wohl USA, Brasilien und weiß ich nicht, Syrien und so weiter eigentlich dran mit teilnehmen, die ja auch assoziierte Mitglieder sind. Mhm. Und es gab ja neulich so ein Videoclip, wo dann Jan-Ola Sand wieder auf so einem Kiewer Parkplatz dann wieder erzählt hat, so ja, und jetzt sind es 43 Länder und da hat er so ein bisschen irgendwie zurückgerudert und ja, und wir verfolgen das natürlich irgendwie halt weiter, dass wir auch andere Länder mit dazu nehmen, aber ich glaube, man hat da so ein bisschen so gemerkt, wir wollen jetzt auch weiterhin trotzdem dieser europäische Wettbewerb irgendwo auch bleiben. Und deswegen hat man dann wahrscheinlich jetzt erstmal von Kasachstan auch zum Abstand Beispiel genommen. Obwohl sie, glaube ich, ein Recht auf eine Vollmitgliedschaft haben, weil sie irgendwie einen ganz kleinen Zipfel irgendwie haben, wo sie EBU-Gebiet sind. Das heißt, die hätten dann auch einen Anspruch auf eine Vollmitgliedschaft in der EBU. Ja, das heißt, das könnte noch passieren, dass sie sagen, wir wollen Vollmitglied werden und dann können sie so oder so dabei sein. Also ja, von daher. Nur ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich auch. Jetzt nicht dieses Jahr nicht, aber vielleicht nächstes Jahr. Ja, das wird irgendwie oder nächste Saison irgendwie, ne? Also das genau. Ist halt so, ja, aber ich glaube, so insgesamt guckt man dann eher zwar drauf, so in Australien, da ist halt natürlich dann die Kohle auch da, um dann so ein bisschen auch in diese Kasse mit einzuzahlen. Mhm. Aber ich glaube, man will dann schon irgendwie auch ein bisschen das so geschlossen halten, dass man dann sagt, ja, also ich glaube, es ist dann immer so ein bisschen so in dem Vorlauf, wenn man dann nur so hört, ach, jetzt haben nur 25 Länder bisher bestätigt, ja, dann halt geht denen wahrscheinlich so ein bisschen immer der Stift und hoffentlich melden sich auch mindestens 40 und dann fangen dann die Spekulationen an, ob dann der Vatikanstaat vielleicht diesmal dabei ist oder so. Oder San Marino hier, wie heißt das, Liechtenstein will ja schon extrem lange dabei sein, bloß die haben diese kleine Fernseher hat kein Geld für die EBU. EU-Mitgliedschaft irgendwie. Deswegen. Ja, wobei ich glaube, das ist, glaube ich, auch noch nicht mal ein öffentlich-rechtlicher Sender im eigentlichen Sinne. Ich glaube, da ist, glaube ich, schon das Problem, dass man. Ja, aber hat die Schweiz ja auch nicht. Die Schweiz ist ja auch eine. Die Schweiz zum Beispiel hat ja auch einen Privatsender, der privat geführt wird, aber den Auftrag hat, öffentlich-rechtliche Sachen zu veröffentlichen. Das heißt, die haben halt diese Passage. Es gibt auch in mehreren Ländern, da gibt es ja auch, ich glaube, in Malta gibt es, glaube ich, sogar Werbung im Fernsehen, wenn die den ESC übertragen, dann machen die halt, wenn da irgendwelche Pausen sind, wird Werbung übertragen. Mhm. Also es gibt halt ganz viele öffentlich-rechtliche Sender, die privat irgendwie doch noch finanziert. Ja, ich glaube, der Punkt ist der, sie müssen halt irgendwo entweder über Gebühren oder über staatliche Zuwendungen, glaube ich, bezahlt werden. Genau. Also ich sag mal, so ein Sender wie hier der deutsche RTL oder so oder ProSieben könnten da wahrscheinlich irgendwie nicht dran teilnehmen, weil sie halt dann privatwirtschaftlich dann irgendwie geführt sind. Und und jetzt sind es ja mittlerweile 43, sogar auch San Marino, die ja lange, lange hin und her überlegt haben. Wir wollen das neue Bundesliga-System. Die sind jetzt auch wieder dabei. So. Also genau. Man kann sich freuen, vielleicht will ja sehr hart nochmal antreten. Der in den bei den ESC-Fans ja sehr gut angekommen ist, weil man dann gesagt hat, oh, wie schade, weil das war so ein bisschen so eine Performance, die aus der Art geschlagen war, so ein bisschen so oldschool auch auf der Bühne war. Der hat es ja leider nicht ins Finale geschafft. Also das ist, ich finde es schade. ich fand das Lied schrecklich. Ich kann da nur Lisa zitieren. Was hatte sie damals in unserer Sendung gesagt? Sie hat da irgendwas gemeint, das ging gar nicht. Das klingt so wie so ein alter Mann, der, keine Ahnung, irgendwie regelmäßig irgendwann in der Bar was trinkt und irgendwelche jungen Mädchen anmacht oder so. Also da hatte sie schon recht. Also ich teile das sehr. Also ich konnte mit dem Lied nicht viel wirklich anfangen. Also, ja, aber er hat in Stockholm hat er sehr, sehr auf sich reden gemacht, weil es auch ein super umgänglicher Typ war und der spricht ja auch sehr viele Sprachen. Er spricht sogar auch Deutsch. Und insofern war das so eine Geschichte, es hat ja auch vielen ESC-Fans auch gefallen, auch in der Arena. Und ein bisschen Unterhaltung tut dem Ganzen ja auch irgendwie gut. Also insofern war das, jetzt muss ich gerade mal gucken, was wir. Im Fernsehgarten war er übrigens auch. Also er hat ja bis jetzt mehrmals beim Fernsehgarten auch aufgetreten, ne? Ja. Und was ich jetzt vor kurzem gehört habe, Finnland will ja auch sein Showprogramm ein bisschen abspecken. Die haben ja auch so mehrere Runden gehabt und machen es jetzt irgendwie am 28. Januar höchstwahrscheinlich. Ihr Uuden Musikin Kilpailu. Das ist Finnisch zu sprechen. Das ist mit einer der schwersten Sprachen der Welt, ja. Nach Ungarisch. Also Ungarisch ist ja sehr verwandt damit. Mhm. Und ich glaube, das ist diese Sprache zu sprechen, ist echt eine Nummer. Schwedisch ist ja natürlich da ein bisschen einfacher, weil es ja sehr den germanischen Sprachen sehr nahe kommt. Aber Finnisch ist, also ich möchte, ist eine Sprache, die ich nicht lernen wollen würde. Ich glaube, wenn man erlebt, ist es was anderes, aber die Sprache zu sprechen ist, glaube ich, echt ein Ding. Also die ganzen Aussprachen und so, oh. Ja, aber das macht ja eben auch die Vielfalt Europas aus. Das ist ja irgendwie auch ganz schön. Mal gucken, ob sie wieder einen finnischen Titel schicken oder nicht. Ja, also es gibt ja im Moment, ist ja noch zumindest, die Sara Aalto ist ja im Moment gerade beim X-Faktor ganz hoch gerankt. Die ist ja gerade da in Großbritannien dabei. Die war ja letztes Jahr Zweite, hat ja mit so einem japanisch angehauchten Popsong sozusagen, wollte sie zum ESC nach Stockholm, ist sie dann ja nicht geworden. Und die macht jetzt gerade in Großbritannien irgendwie. Da gibt es doch noch eine, glaube ich, oder? Die irgendwie in The Voice of Russia mit dabei ist. Wie heißt die denn? Ja, Aminata. Aminata. Genau, die Aminata von 2015, jetzt sage ich gerade, Litauen, glaube ich, war sie, ne? Litauen oder genau, Lettland. Genau, sie war bei The Voice of Russia ist sie dabei, ne? Wo auch Paulina Gagarina. Ja, die sitzt im Stuhl. In der Jury da, ne? Sitzt. Genau, in der Jury. Ja. Ja, und da ist es im Moment halt so, dass die Sara Aalto da im Moment ziemlich Furore macht und dann Woche für Woche eine ganz gute Show auf die Bühne stellt. Und wollen mal gucken, ob die jetzt gewinnt. Denn diesmal hat ja die Siegerin dieses finnischen Wettbewerbs, die hat ja da eben halt nicht so gut gepunktet in Stockholm. Allerdings. Die ist ja dann noch nicht mal ins Finale gekommen. Mhm. Und unsere Hardrocker, die haben es dann natürlich da irgendwie auch nicht geschafft. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es die Briten dann neben ihrem Vorentscheid machen werden. Ja. Und auch die Schweizer, weil die haben ja auch ihr System jetzt umgestellt. Da bin ich echt gespannt, wie die das in einer Sendung, wo man jetzt sicher nicht mehr bewerben kann, sondern nur noch intern ausgewählt wird, was sie denn da für Songs nehmen werden. Mhm. Da bin ich echt gespannt, was das schweizerische Fernsehen da auf die Beine stellt. Österreich werden wir auch sehen, die wollen ja jetzt, glaube ich, keinen Vorteil machen, sondern jemanden intern fest nominieren. Mhm, ne? Genau, die wollen es intern. Du hast ja auch noch Informationen zum schwedischen Melodienfestival, da gibt es ja auch schon einige Namen. Es gab irgendwie eine Meldung in den schwedischen Nachrichten, beziehungsweise bei den schwedischen Agenturen, dass so ein paar Leute wieder dabei sind, also wo spekuliert wird, Ace Wilder zum Beispiel, die kennen wir ja mit Don't Worry zum Beispiel, oder was gab es noch, Busy Don't Nothing. Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, fand ich okay, war aber nie so mein Ding. Ich glaube, ich hatte sogar so einen zweiten Platz gemacht, 2014, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, die war ja letztes Jahr auch dabei, 2016. Sie war auch dabei, genau. Victoria, die macht so, Victoria, weiß ich nicht. Mariette Hansson kenne ich jetzt gar nicht. Mhm. Lisa Ajax ist die Gewinnerin von Schweden, sucht den Superstar gewesen. Die ins Finale 2016 kommen ist mit My Heart Wants Me Dead. Dann hat man noch Robin Bengtsson Bengtsson, der Constellation Prize gesungen hat, der auch ziemlich hoch gewettet worden ist, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Dann der war, glaube ich, auch im Finale, meine ich. Ne? Der war auch im Finale, genau. Boris René, der mit Put Your Love on Me, dieser schwarze, also dieser dunkelhäutige Sänger war das. Elisa Lindström ist bekannt unter anderem von der Tanzband Elisas, die so halt typischen schwedischen Schlager, Tanzschlager machen. Die war halt mit 2014 mit Casanova dabei, als Solokünstlerin. Singt nicht schlecht, aber ich glaube, so ein Titel bzw. so eine Musikrichtung hat es extrem schwer derzeit, glaube ich, im Melodiefestival, weil der schwedische Schlager ein bisschen out ist. Also zumindest was nicht im Radio, aber in diesem Vorentscheid generell. Man hat es ja gemerkt letztes Jahr, als es gab ja auch ein paar Sachen, zum Beispiel Anna Borg, die ja rausgeflogen ist, die mit ihren Himmel vor Two irgendwie ja aus Aserbaidschan diesen Titel kopiert hatte, weil da dort auch mal im Vorentscheid war, was sie aber nicht wusste. Deswegen wurde er noch kurzfristig disqualifiziert. Oder Hasse Andersson zum Beispiel, unser Guldo Grönos Guga. Ja, der hat so sehr oldschool dann. Das war lustig, ne? Ich fand das süß. Haben ja, so stellt Leute man sich, also bei dem Titel war das so, so stellt man sich so einen Midsommar-Song dann irgendwie in genau, so einem Stadtfest alle, oder Dorffest. Alle um den Maibaum rumtanzen, ne? Genau, genau. Ist ganz, ganz sympathischer Typ so. Ja, ja, aber es ist klar, er war im Finale auch, aber ich glaube, es war klar. Dann kommt nochmal Tommy Körberg dazu, der 1969 und 1988 beim Song Contest dabei war und will das jetzt nochmal. Und hat auch mal 2012 teilgenommen. Ja, mal gucken. Weiß ich nicht, so ältere Leute, die halt noch mal versuchen wollen, finde ich halt schwierig. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch, dass sie irgendwann Steph Malmquist irgendwann noch mal fragen und dass sie dann noch mal teilnimmt. Es hat ja auch ihre Kollegin in Norwegen mal gemacht. Wie heißt sie denn? Unser rotes Gummiboot. Wenke Möhre, meinst du? Die Wenke Möhre hat ja auch diese war Norwegerin, ne? versucht, beim norwegischen Vorentscheid. Ja. Nochmal teilzunehmen, hat aber auch nicht wirklich funktioniert. Die haben jetzt übrigens, die Norweger haben jetzt irgendwie 1035 Song-Einreichungen bekommen und ich glaube, die Schweden über 5000, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon, dass wir da mal kurz mal philosophiert haben, dass sie irgendwie so über 5000 Titel ja jetzt in der Auswahl haben, die sie nehmen können. Ja, das ist ja gut, wenn so eine schöne Auswahl ist, ne? Das ist ja irgendwie. Würden wir uns, glaube ich, auch wünschen in Deutschland. Ja, und bei Melodienfestivalen zum Beispiel ist ja, das ist ja tatsächlich irgendwie ganz nett, dass dann auch immer wieder alte Bekannte wieder da zurückkommen, die dann eben auch probieren. Mans Selmerlöf hat es ja, glaube ich, auch irgendwie 5-mal probiert und die Sanna Nielsen 7-mal. Und also das hat sehr oft probiert, ich glaube 7-mal. Aber das, ich sag mal, das hat ihr ja auch was gebracht, weil sie ist ja dann auch Dritte geworden nachher in Kopenhagen und insofern, ja, gut. Also. Wahrscheinlich wieder ein paar Leute sehen. Ich kann mir vorstellen, also ich hoffe nicht, dass Alcazar das wieder versucht, weil die haben es so oft probiert, irgendwie in den zum Contest zu bekommen, was deren Musikgenre bzw. Musikrichtung ist langsam irgendwie, glaube ich, vorbei. Also dieses ganze Disco-Kram, was wir jetzt hier haben. Ja, oder diese Army of Lovers waren ja auch mal irgendwie vor ein paar Jahren dabei, ne? Genau, das BWL, so Body Without Borders oder so. Ja, die waren halt nur immer so unangenehm, weil sie irgendwie im Grunde alle Mitteilnehmer gebasht haben und irgendwie sich als ganz besonders toll gefunden haben. Und das ist natürlich auch immer so höchst unsympathisch. Also das, naja, gut. Aber wir können jedenfalls gespannt sein. Also die 43 ist wieder voll. Wenn jetzt nicht gerade wieder so Länder wie Rumänien oder so rausfallen, weil sie auf einmal. Rumänien ist auch wieder dabei. Rumänien ist sogar auch wieder dabei. Genau, da hat man wohl auch irgendwie Mittel und Wege gefunden, dass sie wieder dabei sein können. Vielleicht war das ja aber auch ein guter Schuss von Bug irgendwie, weil ich sag mal, gut, das gehört ja zu so einer Gemeinschaft dazu, dass man auch seinen Beitrag da auch bezahlt. Da hängen ja auch so die Übertragungsrechte für Olympia, für Europameisterschaften und so weiter mit dran. Ja. Und das haben sie, ich glaube, seit 10 Jahren nicht mehr bezahlt. Und irgendwann ist natürlich dann auch mal Ende. Man hätte das natürlich auch in der Vorentscheidsphase dann auch schon regeln können und nicht irgendwie einen Künstler vielleicht sagen, ihr habt das Geld nicht bezahlt, nee, ihr könnt nicht daran teilnehmen. Hätte es, glaube ich, diesen Ärger mit dem Künstler nicht gegeben. Ja, und der Ovido ist natürlich sauer und möchte natürlich nie wieder mit dem ESC in Verbindung gebracht werden, was man dann ja auch wirklich auch verstehen kann, dass das so passiert ist. Ne? Ja, und dann haben wir noch eine andere Veranstaltung, die vor der Tür steht, nämlich der Junior Eurovision Song Contest, der am 20. November in Valletta in Malta stattfindet. 17 Länder nehmen daran teil. Leider nicht Deutschland. Ist da leider draußen. Hier in Deutschland kann man das Ganze verfolgen am 20. November auf eurovision.de. Da gibt es einen Livestream. Ich glaube mit Thomas Mohr. Thomas Mohr von NDR2, der macht da den Peter Urban. Und ich gehe mal eben so, weil man, also es sind also Länder wie Albanien, Armenien, Australien, Bulgarien, Georgien, Irland, Israel, Italien, Malta ist ja Gastgeber und Titelverteidiger, Mazedonien, Niederlande, Polen, Russland, Serbien, Ukraine, Weißrussland und Zypern. Also überwiegend osteuropäische Länder. Also die haben wahrscheinlich auch so ja, für sich diesen Song Contest genau. Entdeckt. Ich glaube, es ist, glaube ich, aus dem Contest von Norwegen und Schweden und Finnland, glaube ich, entstanden. Die hätten dann sowas mal länderübergreifend gemacht. Genau. Es hieß dann irgendwie Nordic Junior Contest oder Junior Music Contest oder sowas ähnliches. Da hatten wir es als eigenständige Sendung und da hat dann die EWU das wohl gesehen und hat gesagt, das ist eine coole Geschichte, das möchten wir gerne europaweit. Genau, und dann haben die, sich eine Zeit lang haben diese Länder sich da auch dran beteiligt, dran. sind dann auch wieder raus aus diesem Ganzen. Und ja, bevor wir da vielleicht in die Bewertung einsteigen, also es gibt ja eine Playlist vom Junior Eurovision, da kann man dann irgendwie auch die Aufrufzahlen irgendwie halt sehen. Also so auf Platz 5 ist Serbien mit Dunja mit rund 180.800 Aufrufen. Mit Ulala heißt das. Mit Ulala. Dann ich gibt mag es den, das ist super. Auf also Platz 4 gibt es dann die Bulgarin Lydia mit 203 Aufrufen. Magical Day. Okay. Dann Russland, Sofia Fisenko und Water of Life Project. Diese Girlband. Genau, mit 276.900 Aufrufen. Ja. Mazedonien kommt auf Platz 2 mit 300.200 Aufrufen. Darf we lead und our way. Okay. Und ich glaube, das könnte auch wirklich ein heißer Favorit werden. Das ist Polen mit Olivia Wiczorek, mit Nils Samponier. Mit 345.700. Nun muss man dann immer sagen, dass diese Zahlen natürlich auch mit Vorsicht zu genießen sind, weil man kann natürlich auch Klicks einkaufen und dann kann man das natürlich ein bisschen in die Höhe treiben. Genau. Aber die Zahlen sind schon, also da geht jetzt keiner auf einmal mit 5 Millionen in die Decke. Also da kann man schon mal sagen, ja, das könnte in die Richtung, also ich schätze mal, es wird eher in die Ecke gehen, dass ja irgendwo in Osteuropa wahrscheinlich der Sieger ist. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn so für Favoriten von diesem Song? Also, wir haben Song? Niederlande noch gar nicht genannt. Ich glaube, die sind Platz 6, glaube ich, was die Aufrufe waren. Ich glaube, 184.000 oder sowas. Kisses and Dancing, was so ein bisschen klingt wie so ein Disney-Channel-Serien-Intro. Fällt mir sehr oft auf. Also, ich glaube, es ist sogar ähnlich bei Italien. Da geht's ja wieder um Mutter, dir, Cara Mama. Da, liebe Mutter, also das ist gut. Mit dem israelischen Song kann ich nichts anfangen. Was ich lustig finde, ist Zypern, weil der Song klingt so wie so ein alter griechischer Disco, beziehungsweise ja, sowas wie Oper oder so. Also ein bisschen Dancefloor-Geschichte, wo der Refrain einfach nur auf Englisch ist. Aber es klingt halt wie so eine typische griechische Nummer, die man halt mit einer Person mit, ich habe Saski Rivas oder Rivas irgendwas, so hieß doch der Typ. So ähnlich klingt der kleine junge Mann, der dort singt, das kommt dem sehr nahe. Weißrussland finde ich ganz schlimm. Alexander Mionok mit, wie auch immer das heißt, Musika Moik Pobet. Musik meiner Erfolge. Die Ukraine kommt eher daher, das ist so eine Art ein bisschen Frieden auf Ukrainisch irgendwie, weil das ja irgendwie Planet Cries for Love irgendwie rettet den Planeten und der Planet sehnt sich nach Liebe, nach Frieden, so ungefähr. Und Albanien finde ich auch merkwürdig. Da ist in dem Video geht es halt auch um Krieg, um Frieden, um Friedenstauben und all solche Geschichten. Das hat auch so ein bisschen was von ein bisschen Frieden reloaded irgendwie. Also ich finde es halt schwierig. Also meine Favoriten wären wirklich so Australien. Mit den Niederlanden kann ich auch was anfangen und halt was hast du vorhin gesagt, mit Serbien könnte ich mir auch vorstellen, wenn das live gut klingt, dass es auch einen sehr guten Platz machen könnte. Russland sehe ich nicht so wirklich. Also Water of Life ist so typische russische Nummer. Also ich erstmal, als ich die Liste mir oder auch die Songs mir angehört habe, war das für mich erstmal, ja, es ist ja sehr professionalisiert worden. Also, ja, na klar. Da hat es ja auch irgendwie eine Regeländerung gegeben, dass vorher mussten die das irgendwie selber komponiert haben, genau, vielleicht ein bisschen mit Hilfe der Erwachsenen. Und jetzt hat man da auch ja, professionelle Komponisten mit dazugenommen. Es sind eigentlich bis auf ein paar Songs auch sehr radiotaugliche Sachen irgendwie halt auch dabei. Auch unter den Teilnehmern sind eigentlich fast alle, die schon auch in ihrem jungen Alter irgendwie schon sehr, ja, sehr viel Erfahrung haben, sehr viel Bühnenerfahrung irgendwie halt haben. Zum Beispiel die Alexa Curtis, Australien darf ja wieder mitmachen. Alexa Curtis mit We Are hat ja vor, ich glaube, 2 Jahren diesen Voice of Australia, so diese Kids-Version gewonnen. Okay. Also wenn man sich den Clip irgendwie anhört, dann denkt man so, naja, so ob die wirklich die Stimme so hat. Aber es hat sie wirklich. Ich habe da noch mal so bei anderen Sachen von ihr mal so reingehört. Das könnte also das ist ein sehr ja, sehr professioneller Song. Also das ist schon, das könnte auch eine Erwachsene singen. Also auch gute Songs. Den italienischen finde ich auch irgendwie, diese Fiamma Boccia mit Caramama. Da finde ich nur so dieses Video sehr strange, wo dann ihre Mutter hinter der Scheibe im Studio dann so schaut und na, macht sie das jetzt alles richtig? Und wenn sie irgendeinen Ton nicht trifft, dann kriegt sie aber gleich richtig irgendwie eine Backpfeife. So sieht die Mutter ja, irgendwie dabei aus. Finde ich aber auch irgendwie ganz ganz nett. Der Clip von Malta ist irgendwie ganz ganz gut anzusehen, weil das ist in einer Kameraeinstellung sozusagen abgefilmt worden in den Straßen von Malta. Von Malta, ja, genau. Und ja, insofern, dieser von den Niederlanden, den finde ich ein bisschen strange. Der fängt erstmal an wie von so einer Radiostation. Irgendwie so, jetzt kommen die 80er, 90er und das Beste von heute. Von heute, und, jetzt. Genau. Und jetzt Kurznachrichten. Ja, genau. bei Wikipedia habe ich gelesen, sie müssen ja irgendwie in ihrer Nationalsprache singen. Das kann aber eigentlich nicht so ganz sein, weil so in vielen Liedern ist es eigentlich so, dass da immer irgendwo eine englische Zeile irgendwie halt so dabei ist. Also wahrscheinlich heißt es wohl wahrscheinlich, sie müssen es überwiegend singen. So ist zum Beispiel auch der irische, wo man beim ersten Mal hört, denkt, was singt die da? Das ist ja gar kein Englisch oder so, sondern das ist dieses irische oder dieses gälische irgendwie halt, was die da singen. Und also ich glaube, es wird sich aber trotzdem irgendwo in Osteuropa entscheiden, weil weil es einfach die meisten Teilnehmerländer sind aus der Ecke und die werden natürlich dann so diese Richtung irgendwie wahrscheinlich dann aber gibt's jetzt wählen. Aber gibt es eine Neuerung bei denen, was das Bewertungssystem angeht, dass es jetzt auch eine Jury-Wertung gibt, die 50% dazu zählt? Also zumindest ist ja eine Jury dabei, denn die JetWards von 2011 und 2012 aus Irland sitzen ja da irgendwie mit dabei, diese etwas zappeligen Zwillinge, der eine oder andere, der den ESC damals gesehen hat, der kennt er mit Lipstick und so weiter, wo man ja damals dachte, oh, die würden vielleicht gewinnen. Und die sitzen mit in der Jury, welche Bewandtnis das jetzt hat. Also ich kann mich beim letzten Mal dran erinnern, da gibt's ja so Geschichte, dass ganz am Anfang erstmal alle Teilnehmer erstmal 12 Punkte kriegen. Also, dass da keiner nachher sozusagen mit 0 Punkten nach Hause geht irgendwie. Das sollte man vielleicht beim ESC auch mal einführen, dann kriegen wir auch nie wieder 0 Punkte. Ich freue mich da jedenfalls schon drauf auf die Veranstaltung. Erstens mal ist es so für den typischen ESC-Fan so ein bisschen zum Vorglühen. Man hat so schon mal so ein bisschen ESC-Feeling irgendwie und bis dann die ersten Vorentscheidungen so im Januar irgendwie halt losgehen. Ich habe das erste Mal, letztes Jahr habe ich mir ihn bewusst irgendwie angeschaut. Vorher war das so ein bisschen, also ich finde es ja immer ein bisschen strange, wenn die meistens ja die Mädchen dann so ein bisschen so aufgezogen werden, so wie so kleine Lolitas, dann finde ich, ist es immer ein bisschen schwierig. Wenn das Ganze so ein bisschen kindgerechter irgendwie auf die Bühne kommt, dann ist das auch, finde ich, alles in Ordnung, dann soll das auch so sein. Aber da sieht man auch in einigen Clips oder jedenfalls in den ursprünglichen Entry-Clips, da wurde das dann auch so ein bisschen so gemacht, so dieses so, ha, ich bin ja so ganz sexy und das ist natürlich so bei einem 9-jährigen, 10-jährigen Mädchen dann ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. Das ist natürlich dann schon, aber ansonsten ist das, glaube ich, eine ganz gute Nebenveranstaltung zum ESC und Obwohl man sagen muss, dass diesmal nicht so aussieht, als wären die jetzt extra irgendwie auf Erwachsen getrimmt, ne? Also das gibt's diesmal irgendwie nicht. Also das werden wir sehen. Werden wir sehen, aber es ist vor allem von den Fotos, die es ja auch auf eurovision.de gibt zum Beispiel, es sind keine Fotos dabei, wo ich sagen würde, die wäre jetzt älter als, was weiß ich was, ja, 20 oder so. Ja, also, das stimmt. Aber es ist halt so in den einen oder anderen Filmen denkt man so, ja gut, also muss es das jetzt sein? Also wir werden mal sehen, letztendlich entscheidend ist ja das, was nachher auf die Bühne kommt. Und das ist natürlich irgendwie auch so eine ganz gute Geschichte. Ja, ich habe jetzt irgendwie haben sie jetzt dieses Jahr die Regeln geändert. Also die müssen zwischen 9 und 14 Jahre alt sein. Das war ja vorher noch ein bisschen anders. Und es sind ja auch schon einige JESC-Teilnehmerinnen auch dann zum ESC gegangen. Die beiden Russinnen, die 2014 da mit dieser Schaukel, kommen jetzt gerade nicht auf den Namen, die sind ja damals auch irgendwie beim JESC. Die Star Wars schwingenden Schwerter. Mit ihren Acrylstäben da irgendwie die Zöpfe waren doch ineinander verflochten. Das ist ganz halt ganz schrecklich. Und dann hier die Orgien, du hast das ja vorhin auch gesagt, die waren ja da auch schon irgendwie und waren ziemlich erfolgreich damit. Also und haben dann, glaube ich, auch bei The Voice mitgemacht. Bei The Voice of Netherlands oder Holland nennt sie sogar, ne? Voice of Holland heißt das sogar. Da haben sie auch teilgenommen. Also schon wieder mal Castingshow, wie es immer mal so ist. Was ja irgendwie ein Trend gerade ist beim ESC, irgendwelche Castingshow-Teilnehmer dorthin zu schicken. Ja, also jedenfalls war es auch gerade letztes Jahr, war die Sängerin da von Malta, die Destiny mit Not My Soul, die hat da irgendwie, ja, die hat da richtig auch die Kuh fliegen lassen und die hat da auch, also man konnte auch richtig sehen, die hatte auch voll Spaß, irgendwie da auf die Bühne zu gehen und hatte ja auch eine super Stimme, also hörte sich so an, als wenn die irgendwo im Gospelchor oder so sowieso schon lange singt und also. Ja, wahrscheinlich. Wenn man das mal so nachliest, irgendwie diese Teilnehmer, das sind halt auch nicht alles Kinder von der Straße, die sind halt auch schon seit ein paar Jahren irgendwie dabei, entweder sind sie irgendwie von Eltern angedrillt sozusagen, die selber Musiker sind und also das ist halt hier die wie heißt sie jetzt nochmal, Alexa Curtis aus Australien, die soll in Australien wohl schon sehr bekannt sein irgendwie, weil sie eben halt damals ja dieses Voice Kids gewonnen hat und das ist natürlich auch alles, also ist ja auch ganz gut, dann gehen ja Kinder da auch auf die Bühne, die ein bisschen Erfahrung haben in ihrem zarten Alter und das natürlich auch. Man könnte sich natürlich jetzt mal freuen, wenn das auch noch mal irgendwann so weit ist, dass auch Deutschland da jemanden schickt. Man sagt ja immer, man will. Es war ja auch mal eine Zeit, man stand auf der Teilnehmerliste, ich glaube in den 2000er Jahren irgendwie, 2002 oder 2003, wo das schon mal stattgefunden hat, ist man aber wieder abgesprungen. Eigentlich müsste man jetzt, nachdem es jetzt das zweite Mal Eurovision.de sogar veröffentlicht, beziehungsweise streamt, kann man sich echt mal überlegen, ob die nicht langsam auch mal teilnehmen sollten. Weil es gibt ja eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Also, ja, ich wüsste keinen plausiblen Grund, warum man nicht beim Junior Eurovision Song Contest mitmachen sollte. Also, tja, es wäre was Tolles für den Kika. Die könnten dann auch einen Vorentscheid machen. Der Kika selbst, also warum nicht? Ja, irgendwie soll der ja da diese Federführung auch übernehmen. Das ist ja, glaube ich, hauptsächlich MDR, der das da irgendwie. Ist wohl wahrscheinlich irgendwie, gibt es da keine Leute, kein Geld, das irgendwie zu organisieren. Da gibt es wohl interne Probleme, weil ich glaube, es würde dann ja nicht vom NDR wie beim ESC irgendwie halt dann stattfinden. Da ist wahrscheinlich nicht irgendwie da sind die Ressourcen wahrscheinlich nicht dafür da, keine Ahnung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also wenn man sich das mal so anguckt, die Teilnehmerzahlen, die haben ja mal so ein bisschen geschwankt, die haben ja mal so mit 16 angefangen, da waren es mal so zwischendurch so 13, 14 und jetzt sind sie wieder so bei 17 Teilnehmer. Das ist so, glaube ich, das Höchste, was da ist, also da ist ja noch Luft nach oben. Also da, es gibt ja wesentlich, das kennen wir ja vom ESC, es sind ja wesentlich mehr Länder irgendwie dabei, die daran teilnehmen könnten, als sie jetzt teilnehmen. Also wird man sehen. Das ist natürlich, und diese Geschichte, man sieht so ein bisschen auch, wenn man sich das anschaut, es wächst auch von Jahr zu Jahr, auch so von der Professionalität her. Also es nähert sich auch schon tatsächlich dem erwachsenen ESC und das glaube ich, also so hat der ESC-Fan jedes halbe Jahr irgendwo so einen Wettbewerb. Also naja, wir hatten ja auch mal den Eurovision Dance Contest, den wir ja auch mal lange Zeit hatten oder kurzzeitig hatten. Ja. Dann gibt es ja noch dieses Dance, da gab es noch so ein Dance-Ding, so Dance Stars oder Eurovision Junior Dancers oder sowas gibt es ja auch noch, glaube ich, wo es so um junge Tänzer geht. Und dann gibt es ja auch noch dieses Klassik-Ding, ne? Was ja immer regelmäßig alle zwei Jahre irgendwie mal in Köln jetzt eigentlich zweimal nacheinander stattgefunden hat. Ja. Mal gucken, ob man da noch auf Dauer noch mehr. Es ist natürlich immer ziemlich schwierig, weil so der ESC hat natürlich so ein Alleinstellungsmerkmal. Und da irgendwas zu kopieren. Und da ist, glaube ich, so diese Idee, da eine Kinderversion zu machen, glaube ich, immer noch das Naheliegendste, weil es so ähnlich dann läuft. Ne? Die hatten ja auch, die EBU hat ja auch lange Zeit so eine Spielesendung gehabt, Spiel ohne Grenzen hatten die auch als Eurovisionssendung lange übertragen. Es haben auch ganz viele Länder mitgemacht. Aber die gibt es leider nicht mehr. Also es hat Belgien zum Beispiel teilgenommen, Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz, Niederlande, Liechtenstein. Oh, Liechtenstein. Lustigerweise, Liechtenstein hat mal teilgenommen. Jugoslawien, Portugal, Spanien, San Marino, Wales als eigenständiges Ding und so. Also es war eine lustige Geschichte. Leider gibt es das nicht mehr. Ja, das war ja immer irgendwie, ich glaube, Samstagnachmittag irgendwie. Und dann haben die ja so unterschiedlichste Spiele dann da irgendwie gemacht. Und das war so mit Seifenkisten irgendwo einen Berg runterfahren. Das waren ja wirklich... Eine Altvariante von Schlag den Rab, ne? Ja, ich schätze mal, da würde das wahrscheinlich auch ein bisschen von abgeguckt haben. Keine Ahnung, das ist halt dann irgendwie... Das war schon, aber das gibt es ja, glaube ich, ganz lange nicht mehr. Ich glaube, das hat irgendwann in den 90ern irgendwie aufgehört oder sogar noch Ende der 80er. Also in den 90er, es gab noch mal auf 1994, 95 noch mal Bestrebungen. Bis 99 lief die Sendung, aber Deutschland hat nur bis 1980 mitgemacht. Ja. Also nur 16 Ausgaben. Also es gab es lange Zeit länger, aber man hat es eben nicht mal dran festgehalten, die Sendung weiterzuführen. Ja. Wäre aber eine coole Geschichte, glaube ich, gewesen. Ja. Und ich glaube, das war's schon wieder. Das war's schon, ja. Wir sind schon wieder durch. Also, das ist eine Stunde und etwas über eine Stunde haben wir jetzt diesmal geredet. Also, man wundert sich ja immer, was man so innerhalb eines Monats alles beim ESC noch so passiert. Das ist ja. wir kommen, jetzt habe ich den Zettel gerade nicht, wir kommen am 5. Dezember wieder. Mhm. Ist auch wieder ein Montag. Und dann werden wir euch wieder auf dem Laufenden halten. Dann werden wir mal schauen, wie weit es ist, ob der ESC immer noch in der Ukraine stattfindet. Und hoffen wir doch mal. Das wollen wir mal auch. Und vor allen Dingen, dass er überhaupt stattfindet, aber das glaube ich schon. Ja, das würde definitiv. Und dann würde ich mal sagen, wir schließen hier den Podcast für heute. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wie gesagt, ihr könnt auch gerne auf sofareporter.de oder bei Facebook oder so eure Kommentare gerne dazu abgeben, bei Twitter gerne unter dem Hashtag Greenroom. Und wir behandeln auch gerne eure Anregungen oder versuchen das dann eben halt auch hier in unser Programm irgendwie hier mit einzuarbeiten. Dennis, erstmal vielen Dank wieder. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und wir sehen uns dann am 5. Dezember wieder oder hören uns. Hören uns. Also, bis dann, ne? Bis dann. Tschüss.